So, wir fangen an mit Verehrung von dreifachen Juwelen. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo pensa sakya muni fo. Namo pensa sakya muni fo. Namo pensa sakya muni fo. So, in den nächsten 3 Tagen werde ich versuchen, den Inhalt von Diamant Sutra zusammenfassen, in dem Diamant Sutra ziemlich lang ist und die Zeit ist nicht genug. Mindestens der Anfang, die ersten Passagen werden wir zusammenfassen und versuchen zu verstehen, weil die sind eigentlich am wichtigsten. Dann, wie wahrscheinlich ihr schon weiß, Diamant Sutra ist ein Teil von dem großen Komplex von Pragyaparamita. Dieses Zentrum heißt Pragya-Zentrum. Deswegen, wir haben letztes Mal habe ich auch über Pragya-Paramita gesprochen, dieses Mal auch. Pragya-Paramita heißt transzendentale Weisheit. Transzendentale Weisheit ist die Weisheit, die von diesem Ufer, das durch Vergänglichkeit, Leiden gezeichnet ist, die Wesen führt zu dem anderen Ufer, also zu Ufer von Sicherheit, von Leidenlosigkeit, von Nirvana. Also ohne Pragya Paramita, ohne transzendentale Weisheit, die sozusagen die Welt überschreitet, die geht von der Welt hinaus, dann gibt es überhaupt keine Frage von Befreiung von Leiden. Und alles, was der Buddha gelehrt hat, sind nur Mittel für Befreiung von Leiden. Und nach der buddhistischen Auffassung, alles, was eigentlich als Religion zählt, ist nichts anderes als Lehre für Befreiung des Leidens. Anderes eigentlich braucht man nichts. Braucht man nicht. Wenn man versteht und verwirklicht Befreiung von Leiden, dann hat man auch die Religion verwirklicht. In dem Sinne, dass Religion bedeutet das, was uns zu dem Wahren bindet. Religere. Auf Lateinisch, nicht wahr? Was uns zu dem Wahren bindet, ist eigentlich nichts anderes als die transzendentale Weisheit. Und transzendentale Weisheit ist eigentlich gemeinsam zu allen wahren Religionen. Und im Falle von Buddhismus, ohne transzendentale Weisheit gibt es keine Lehre für die Schüler von Buddha, gibt es keine Lehre für die Buddhas, einzelnen Buddhas. Und gibt es auch keine Lehre für die Bodhisattvas. Alle, die sozusagen die Lehre von Buddha folgen, alle 3 Fahrzeuge, die der Buddha gelehrt hat, sind basiert auf transzendentaler Weisheit. Die Weisheit, die die Wesen von dem Leiden von der Welt zu dem leidlosen Zustand des Geistes zur Befreiung führt. Also Pragya Paramita, Paramita heißt Vollkommenheit und Paramita heißt eigentlich andere Ufer. Also kurz gesagt, Pragya Paramita heißt Weisheit von dem anderen Ufer. Das heißt, die Weisheit, die die Welt transzendiert, die führt vom Leiden von der Welt hinaus. Diese Diamant Sutra, von der wir in den nächsten Tagen sprechen werden, ist eigentlich gehört zu einem von den populärsten Sutras in der chinesischen Tradition. Und warum ist es so? Weil die chinesische buddhistische Tradition eigentlich, wie es jetzt vorhanden ist, ist die wichtigste Strömungen von dieser Tradition ist auf einer Seite Zen. Zen heißt Samadhi von Pragya, Samadhi von Weisheit. Und andere ist reine Land. In der Tradition von Zen, Diamant Sutra ist besonders wichtig, in dem der Huineng, der sechste Patriarch in China von Zen, wurde erleuchtet, indem er Verse, nur ein Vers von Diamant Sutra gehört hat, nämlich der Bodhisattva soll den Geist so entstehen lassen, dass er nirgendwo Bleibe findet. Wu Suo Ju Er Shen Qi Xin. Das ist die Bedeutung eigentlich von ganze Lehre von Diamant Sutra. Wenn wir die Bedeutung von Diamant Sutra verstehen, dann verstehen wir auch die Bedeutung von diesen Werten, die ganz nicht so leicht zu verstehen sind. Was heißt das? Man einfach lässt den Geist entstehen ohne Hindernisse, indem man versteht, dass dieser Geist ist nichts anderes als Leerheit, als Soheit selbst. In der Zen-Tradition gibt es sehr berühmte Geschichten, wo ein Zen-Meister, sehr bekannter Zen-Meister in derselben Zeit wie Huineng, er hat gelehrt, ich, der Meister Wolung, der liegende Drache, ich habe große Trick, um die Freiheit des Geistes zu erreichen, nämlich ich lasse nicht den Geist gegenüber den Gegenständen, gegenüber den Objekten entstehen. Wenn Huineng diese Versen gehört hat, dann hat er gleich reagiert, indem er auch Verse geschrieben hat. Ich, Huineng, ich habe keinen Trick, um den Geist zu zähmen. Ich lasse ihn ganz spontan und natürlich gegenüber alle Objekte entstehen. Wenn man das machen kann, hat man die Bedeutung von Zen verstanden. Zen eigentlich ist nichts anderes als Verständnis von dem ursprünglichen Geist oder ursprüngliche Bedeutung von Geist. Und diese ursprüngliche Bedeutung von Geist ist nichts anderes als natürliche Nirvana, als natürlicher Zustand des Geistes, natürlicher Zustand von allem Wesen. Und diese Diamant Sutra erklärt nichts anderes als diesen Zustand und die Mittel, wie man diesen Zustand erreichen kann. Also die Lehre von Pragyaparamita, von transzendentaler Weisheit, ist nichts anderes als die Lehre von dem ursprünglichen Geist, das an nichts gebunden ist und frei alle Objekte reflektiert, so wie ein Spiegel und diese Sutra wurde so popular in China, in dem Huineng selbst hat auch dann einen Kommentar zu dieser Sutra geschrieben, obwohl er von sich immer gesagt hat, dass er nicht mal lesen kann, dass er vollkommen dumm ist. Diese vollkommene Dummheit ist eigentlich nichts anderes als wahre Pragyaparamita, wahre transzendentale Weisheit. So wie Jesus gelehrt hat, dieser Himmel ist öffnen für die Simplen, für die, die Narren. Genau das ist, was Pragyaparamita lehrt. Je simpel, je echt man wird, desto mehr offen wird man für diese Lehre von Pragyaparamita. In der Tat, Huineng war ein sehr guter Gelehrter, sonst wie würde er einen Kommentar zu dieser Sutra, das nicht so leicht zu verstehen ist. Aber die alten Meister waren so geschieden, dass sie bescheiden. Obwohl sie mit großem Wissen verbunden waren, sie immer haben von sich gesprochen als von Narren. Genauso wie der weise Sokrates hat immer gesagt, dass er nichts weiß. Indem man nichts weiß, ist man nur geöffnet für die Wahrheit von dieser Lehre. Wenn man was weiß, dann ist das sehr problematisch. Dann Huineng, der sechste Patriarch, hat dann diese Lehre von Diamant Sutra in China verbreitet, deswegen ist es auch so popular geworden. Und der erste Patriarch von Zen in China, der legendäre Bodhidharma, hat dann Lankavatara Sutra in China verbreitet. Dann diese zwei Sutras, Lankavatara Sutra und Diamant Sutra, Mukoisai. Das sind die sozusagen die wichtigsten Sutras für Verständnis von der Zen-Tradition. und in der Tat auch für Verständnis von der Tradition von Rheinland, in dem diese transzendentale Weisheit ist nichts anderes als reines Land, das alle Wesen im eigenen Herz tragen. Deswegen hat sich in China allmählich die Zen-Tradition und reine Landtradition haben sich vereinigt und eigentlich prägen sie dieselbe Sache, die ursprüngliche Reinheit des Geistes, des nirvanischen Geistes. Und diese ursprüngliche Reinheit des Geistes, dieser nirvanische Geist, soll jeder in sich verwirklichen und dann eigentlich, obwohl wir befinden uns in der Welt von Leiden, wir sind, leben schon jetzt in Welt der Reinheit. Und das ist die Lehre von Zen, das ist die Lehre von reinem Land. Diese reine Land, dieser ursprüngliche Zustand des Geistes existiert jetzt und existiert in jedem Augenblick. Und so soll man meditieren, so soll man auch die Lehre von Dhyanasutra verstehen. Also die Wahrheit ist nichts etwas, was zu erreichen ist. Wahrheit ist ist der natürliche Zustand von allen Dingen. Das ist die Lehre von Dhyanasutra. So, jetzt kommen wir zum Sutra selbst. Wir bleiben nicht lange bei dem. Haben Sie alle Sutten? Haben Sie verteilt? Erster Abschnitt, wir werden nicht sehr ausführlich erklären. Sie sehen, der erste Abschnitt ist eigentlich das, was wir in den traditionellen Gesprächen von Buddha finden, meistens in Mahayana Sutras, die den Weg von Bodhisattva lehren, finden Sie viele von den mythischen Wesen, so wie Avalokiteshvara, viele von den großen Bodhisattvas. Hier finden Sie sehr familiäre eigentlich Umstände. Der Buddha befindet sich in Mitte von seinen Schülern. Es sind 1250 Arahats. Arahat ist einer, der alle Betrübungen von Gemüt und von Geist schon beseitigt hat und sein Geist bleibt rein. Der Buddha sich befindet also zwischen seinen Schülern, die schon die Wahrheit des reinen Geistes verwirklicht haben. Und er erscheint so wie wir eigentlich ein normales Wesen, der geht zu betteln. Und je nach den Gesetzen von den Mönchen, er nimmt, wenn er betteln geht, seine obere Robe. Die Mönche darstellen das Ideal von einfachem Leben. Sie haben nur drei Roben, die sie, wenn sie zu betteln gehen, nehmen sie alle drei mit. Also, wir sehen, dass diejenigen, die sich mit Buddhismus beschäftigen, sind in ganz familiäre jetzt Umgebung, keine mythische Wesen da, nur die Schüler sind da. Und wie alle Schüler von dem Buddha in der ersten Zeit, als der Buddha Lehre geprägt hatte, waren schon erleuchtet. Nachdem, wenn die Buddha-Dharma ist sehr groß geworden und so sehr populär wurde, dann die meisten Mönche waren nicht mehr Arahat und viele kamen zu wurden Mönche, indem sie ziemlich gemütliches Leben führen konnten, wegen Vertrauen von dem Volk an Buddha. Aber am Anfang, alle Schüler von Buddha waren Arahats, waren erleuchtet. Und also sozusagen, wir sind am Anfang von der Lehre, wo noch keine mythische, unbedingt keine mythische Wesen wurden erwähnt. Der Buddha einfach erscheint mit seinen Schülern. Und ganze Sutra eigentlich ist Gespräch von Buddha mit seinen Schülern, besonders mit Subhuti. Subhuti zwischen den Schülern. Ist der erste der Samadhi von Leerheit übt und Samadhi von Metta. Metta heißt Liebe, und Liebe und Mitgefühl in der Tradition ist eigentlich der beste Mittel für Leerheit zu verwirklichen. Also durch Liebe und Mitgefühl ein Bodhisattva. Wer ist ein Bodhisattva? Ein Bodhisattva ist einer von den Schülern von Buddha, der Bodhi heißt Erleuchtung oder Verwirklichung und Sattva heißt Wesen. Das ist ein verwirklichtes Wesen. Warum ist er verwirklicht? Sehr wichtig zu verstehen. Er ist verwirklicht, indem er verstanden hat, dass sein Geist und sein Bewusstsein und Bewusstsein von allen Wesen sind in der Tat gleich, kein Unterschied. Wenn jemand das versteht, er ist Bodhisattva, er ist ein Wesen, das eigentlich die Grundlage für große Erleuchtung, für große Nirvana, also Nirvana mit allen Wesen zusammen. Er hat die Grundlage für diesen Zustand. Das heißt, für Zustand von vollkommenen höchsten Erleuchtung von Buddha. Vollkommene höchste Erleuchtung von Buddha ist Erleuchtung nicht individuell, sondern Erleuchtung mit allen Wesen zusammen. Deswegen heißt es Anuttara Samyak Sambodhi, höchste unsurpassed, unübertroffene. Anuttara Samyak Sambodhi. Samyak heißt richtig und Sambodhi, Sam heißt zusammen. Sambodhi zusammen mit allen Wesen. Also die Erleuchtung von einem Buddha unterscheidet sich von der Erleuchtung von einem Schüler, einem Arahat, in dem, dass der Buddha, wenn er Erleuchtung erlebt, erlebt Erleuchtung zusammen mit allen Wesen, ohne Ausnahme. Also er befindet sich in welchem Zustand? In dem Zustand, dass wir jeden Tag wiederholen, wenn wir Herz-Sutra rezitieren, Gate, Gate, Para, Gate, Para, Sam, Gate, Bodhi, Swaha. Er ist schon gegangen zu dem anderen Ufer, zu dem Ufer von Nirvana, aber er geht immer weiter. Das heißt, er bleibt da, weil der wahre Geist, der nicht geboren ist, auch nicht sterben kann, ist der Geist, das immer da ist. Also er ist schon gegangen in Nirvana, aber bleibt da im Sinne von diesem Dharma, Dharmakaya, Körper von Dharma, das immer bleibt. Gate, Gate, Para, Gate. Er ist gegangen zu dem anderen Ufer. Para, Samgate. Er ist gegangen zu dem anderen Ufer, Ufer von Nirvana. Sam heißt zusammen, zusammen mit allen Wesen. Para Samgate Bodhi Swaha, das ist die wahre Bodhi, wahre Erleuchtung, Swaha, Heil. So wurde gelehrt in Vinaya, dass wenn der Buddha Erleuchtung erlebt hatte, hatte er die Wesen, so wird geschildert in Vinaya, hat er uns die Wesen gesehen als Lotusblumen. Alle Wesen sind eigentlich nichts anderes als Lotusblumen. Einige von uns sind noch tief, tief in Schlamm versunken. Obwohl sie vollkommen in Schlamm versunken sind, in Essenz sind sie nichts anderes als Lotusblumen. Aber einige, in denen der Buddha nach der Erleuchtung gedacht hat, ich habe so tiefe Lehre erfahren, wer kann sowas verstehen? Und er dachte, jetzt, indem ich so tiefe Lehre verstanden habe, es ist unmöglich, dass jemand von den Wesen, die so tief in Schlamm gesunken sind, diese Lehre noch verstehen kann. So hat der Brahma, der Gott, ihn doch überzeugt, dass es gibt Wesen, die in der Tat nicht völlig in Schlamm versunken sind, aber fangen an, schon von Schlamm zu stehen. Und der Buddha in der Tat hat gesehen, dass es gibt einige von uns, die sich von Schlamm schon erheben, und die werden dann Bats, what is Bat? Knospen, die offen sind für die Lehre, die dann die Knospen öffnet und zeigt dann das wahre Herz, das eigentlich allen Wesen zugehört. Dann in den fünfundvierzig Jahren von seinem Leben nach der Erleuchtung. Der Buddha hat eigentlich nichts anderes gemacht, als dass er die alle Wesen, die von Schlamm entstehen kennen, dann er hat Mittel gesucht, sie von Schlamm entstehen lassen, damit sich die Knospen die Knospen öffnen. So, dann Subhuti ist einer, der diese tiefe Lehre enthält, und die Grundsache dafür ist, nicht nur Subhuti, alle Schüler, die hören diese Lehre, sozusagen in diesem Sutra, wir haben keine Bodhisattvas, keine mythische Wesen, alle sind ganz normale Wesen, so wie wir, die sind Schüler, erleuchtete Schüler. Und Subhuti fragt die tiefe Fragen, warum? Weil er zwischen den Schülern ist der eine, der am tiefsten die Lehre von Leerheit verstanden hat, aufgrund von seinem großen, tiefen Samadhi von Liebe und Mitgefühl zu allen Wesen. So, wenn der Subhuti, die Kommentare sagen, wenn der Subhuti zu betteln ging, er würde nie Essen von den Laien bekommen, bevor er erst in Samadhi von Liebe eingetreten ist, auch nur für kurze Zeit. Dann würde er Essen, die Gaben von den Laien in Empfang bekommen. Und deswegen, wir werden später sehen, es kommt in Sutra selbst, er ist auch der größte Meister von Arana Samadhi, konfliktlosen Samadhi. Durch diese Samadhi lebt man konfliktlos in der Welt von Konflikten, immer mit Frieden im Herz. So, dann kommen wir zu dem Text. Dann der Schüler Subhuti fragt Buddha zwei Fragen, die dann der Buddha beantwortet. Was für Fragen? Nun saß inmitten der Versammlung der ehrenwerte Subhuti. So dann erhob dieser sich, entblößte seine rechte Schulter, die Mönche in Indien haben Robe, die sollen Robe so halten, wenn sie betteln gehen, und wenn sie nicht betteln, wenn sie in Kloster sind, dann entblößen die Schulter, weil es ist in Indien Höflichkeit, dass man mit entblößten Schultern spricht. Kniete sich auf rechtes Knie, erhob voll Achtung seine Hände, deren Handflächen sich berührten, und sagte zum Erhabenen. Das ist indische Höflichkeit. Jedes Land hat andere Höflichkeitsformen. Erhabene, es ist äußerst kostbar, wie der Tathagata auf alle Bodhisattvas. Jetzt, obwohl der Subhuti ein Arahat ist, er fragt nach der Lehre von Bodhisattvas. Die Lehre von Bodhisattvas ist nichts anderes als die Lehre, die zu dem Zustand von Buddha führt. Und natürlich, es ist vollkommen legitim, auch für die Schüler und auch für uns zu verstehen, nicht nur wie man ein Arahat wird, aber wie man auch ein Buddha wird. Also in anderen Worten, der Subhuti fragt nach dem Weg von Buddha. Und der Weg von Buddha ist der Weg von Bodhisattva, von einer, der versteht, dass sein Bewusstsein sich in nichts unterscheidet vom Bewusstsein von allen Wesen, und dass dieses Bewusstsein ist das wahre Bewusstsein. Und Bodhisattva ist in diesem Sinne, indem er einer ist, der den Weg von Buddha einschlagen möchte, ist einer, der immer arbeitet mit breitem Geist. Guanxin. Warum breiter Geist? Indem er nicht zwischen selbst und anderen unterscheidet. Sein Geist dann enthält alle Wesen ohne Unterschiede. Wenn jemand solchen Geist hat, dann ist er ein Bodhisattva. Dann, was ist noch ein Bodhisattva? Ein Bodhisattva ist einer, der sieht die Sachen von dem von Perspektive von Paramartha, von Perspektive von höchster Wahrheit. Wenn jemand die Lehre von Buddhismus verstehen möchte, wie Nagarjuna genauso wie die Gespräche von Buddha erklären, muss man zwei Wahrheiten verstehen. Die relative Wahrheit, Samvarti, und die höchste Wahrheit, Paramartha. Paramartha in höchste Wahrheit, in der Tat gibt es kein Sein, gibt es kein Nichtsein, gibt es kein Wesen, gibt es keine Ware, keine Essenz. Alle Sachen, die wir normalerweise in der Welt betrachten, in der höchsten Realität gibt es nicht, weil die höchste Realität ist die Realität von Nirvana. In der Realität von Nirvana gibt es kein wahres Wesen, gibt es keine wahre Frau, keine wahre Mann, keine wahre Denker, keine wahre Täter, keine wahre Empfinder, keine wahre Substanz. In der höchsten Realität kann es keine Substanz geben, weil höchste Realität ist die Realität, ist substanzlose Realität von allen Phänomenen. Wenn man diese Realität sieht, alles in unserer Erfahrung macht Sinn. Wenn der Lehre von mittleren Weg, wenn man nicht diese höchste Realität sieht, nichts in unserer Erfahrung macht Sinn. Weil wenn etwas ständig in unserem Erfahren gibt, dann die Sachen und unsere Erfahrung ist Erfahrung von den Sachen sich nicht ändern können. Aber in der Tat, alles ändert sich. Und dieser Zustand von Substanzlosigkeit ist zu verwirklichen. Dieser Zustand von Substanzlosigkeit heißt eigentlich bedingte Entstehung. Und was bedingt entsteht, entsteht und vergeht in demselben Augenblick. Und Bodhisattva ist einer, der die Wahrheit von unserer Erfahrung so sieht, so sehen kann. Also erstens, er sieht alle Wesen gleich, was wahre Geist anbetrifft. Er sieht alle Wesen von Perspektive von höchster Wahrheit, dass sie vollkommen substanzlos sind. Er sieht, dass dieser Zustand, wahre Zustand der Wesen, ist da in jedem Augenblick, deswegen er ist einer, der immer Bemühungen hat, immer sich bemüht, in diesem Augenblick zu bleiben. weil dieser Augenblick ist das, was eigentlich ständig da ist. Und er ist einer, der ohne Viparyasa, ohne Verdrehung des Geistes sieht. Er sieht keine Beständigkeit in dem, was vergänglich ist. Er sieht kein Zustand von Zufriedenheit in Unbeständigkeit. Er sieht alles, was unbeständig ist und keine dauernde Frieden bringen kann, als ichlos und als leer. Deswegen, er hat keine Verdrehungen des Geistes. Deswegen bleibt er immer in Ruhe. Indem der Bodhisattva immer in Ruhe bleibt, kann er auch die Wesen in diese absolute Ruhe von Paramartha, von höchster Wahrheit bringen. In diese höchste Wahrheit, Ruhe kann nicht weggehen, weil in höchster Wahrheit es gibt gar nichts zu tun. Wenn wir verstehen, dass in höchster Wahrheit gar nichts zu tun ist, dann verstehen wir die wahre Bedeutung von bedingten Entstehung. Also Bodhisattva ist einer, der alle Inhalte von seiner Erfahrung und von Erfahrung von allen Wesen mit dieser Perspektive sieht, mit diesen vier Perspektiven. Also so sagt Subhuti, Erhabene, es ist äußerst kostbar, wie der Tathagata auf alle Bodhisattva achtet. Achtet ist daher nicht so gute Übersetzung. Achtet heißt Hunien. Hunien wörtlich bedeutet, er schützt die Gedanken von diesen Bodhisattvas. Was heißt das? Die Bodhisattvas, deren Fakultäten schon zur Reife gekommen sind, sie üben in jedem Augenblick. Jeden Augenblick heißt in jeder Gedanke. In jedem Zustand von Entstehung und Vergehen des Geistes. Also die wahren Bodhisattvas, deren Fakultäten, deren Weisheit schon zur Reife gekommen ist, sie üben in jedem Augenblick. Deswegen sind sie reif. Wenn jemand in jedem Augenblick den wahren Geist sehen kann, dann seine Fakultäten sind zur Reife gekommen. Auf diese Bodhisattva, die zur Reife gekommen sind, der Buddha hütet. Das heißt, wenn immer sie den jetzigen Zustand vergessen, er bringt sie wieder zum jetzigen Zustand. Jetziger Zustand ist Zustand von dem wahren Geist. Und der wahre Geist entsteht nicht und vergeht nicht. Also, es ist kostbar, wie der Tathagata schützt dann die Gedanken von den Bodhisattvas, die schon gereift haben, und sie, und auf Chinesisch ist anderes wieder, und Shufu, und unterweist, sie. Hier, was gemeint ist, er diejenigen, die nicht zu solcher Reife gekommen sind, dass sie sehen, in jedem Augenblick den Geist, das entsteht und vergeht, als illusorisch. Diese Bodhisattvas, deren Fakultäten noch nicht reif sind, er unterweist sie. Wie unterweist er sie? Sei wach, sei mit Achtsamkeit und Wissensklarheit, identifiziere dich nicht mit dem Geist, das entsteht und vergeht. So unterweist er. Du musst höchste Achtung für die Lehre, für die höchste Wahrheit haben, und du musst unaufgehört üben, damit du siehst, dass dieser Geist, das entsteht und vergeht, eine Illusion ist. So unterweist er diejenigen, deren Fakultäten noch nicht zur Reife gekommen sind. Dann, und er fragt diese, wenn die guten Männer und gute Frauen die Vollendung der unvergleichlichen Erleuchtung suchen, was sollen sie beachten und wie sollen sie ihre Gedanken überwachen? Das ist leider auch nicht so gute Übersetzung. Auf Chinesisch, Yi He Zhu, wie sollen sie bleiben? Yi He Xian Fu Qi Xin, wie sollen sie ihre Geister zähmen? Also er fragt zwei Fragen. Erste Frage, die Bodhisattvas, deren Fakultäten entweder schon reif sind oder noch nicht reif sind, wie sollen sie bleiben und wie sollen sie ihren Geist zähmen? Das sind die zwei Fragen. Yi He Zhu, Yi He Xian Fu Qi Xin. Und der Buddha jetzt lobt Subhuti. Sehr gut, dass du diese Fragen fragst. Nach dem Kommentar, Subhuti fragt diese zwei Fragen auf sechs Gründen. Erste, er will die Zweifel entfernen von denen, die den Geist von Bodhisattva entwickeln möchten. Damit sie im Klaren sind, was sie zu tun haben. Es ist, der Weg von Bodhisattva ist ein sehr schwerer Weg. Es ist nicht leicht, ein Buddha zu werden. Deswegen, es kann sehr viele Zweifel entstehen, wie soll man wirklich diesen Geist anwenden, damit man sich zu dem Zustand von Buddha nähert. Es ist gar nicht so klar. Dann, er will in diesen Wesen Vertrauen entstehen lassen. Vertrauen in dem, dass was sie machen, ist richtig und dass es zu dem Ziel führt. Dann er wird die tiefe Bedeutung von der mittleren Lehre, die Lehre von Buddha, dann zum Ausdruck bringen. Und diese Lehre von Pragyaparamita erklärt eigentlich am tiefsten den mittleren Weg, der einzige Weg nach der buddhistischen Lehre, der Weg jenseits Sein und Nichtsein, der zu Wahrheit zu leidenlosen Zustand führt. Dann er wird Toleranz von wahre Dharma, Phagen, in denjenigen, die diese Lehre folgen möchten. Er will diesen Anavartin-Zustand, den Zustand ohne zurückzugehen, Zustand von Toleranz, von wahren Lehre, Toleranz von Leerheit entstehen lassen. Im Gegensatz zu dem Schüler, der Buddha meditiert, wie wir gesagt haben, über die Welt, als über die Wesen, als nur ein Phänomen, eine Wahrheit, Wahrheit von Leerheit. Zwei, drei, mehrere Wahrheiten gibt es nicht. Es gibt nur einzige Wahrheit, Wahrheit von Leerheit. Der Bodhisattva ist einer, der sich an diese Wahrheit anpassen kann. Das ist nicht herrlich. Und der fünfte Aspekt ist der Subhuti fragt diese Fragen, damit er Freude in den Herzen von Bodhisattvas entstehen lassen möchte, weil für diejenigen, die diese Lehre von Diamant Sutra verstehen, sie entsteht große, große Freude, die sie nicht mehr verlassen kann, weil Freude von Verwirklichung, von Leerheit, ist die größte Freude, dass wir Wesen erfahren können. Und der sechste Aspekt ist, er will, dass durch diese Fragen die Lehre lange Zeit erhalten bleibt in der Welt, die wahre Lehre, die Lehre von der tiefen Bedeutung vom mittleren Weg, von dem Weg, der hinaus von diese blinden Gasse von Sein und Nichtsein führt, von Kontrasten und von Widersprüchen hinaus führt. Na gut, dann lassen wir das hier. Ich habe eine Stunde gesprochen und dann Nachmittag gehen wir zu den Antworten. Omitopo.